Kundgabe 3678. Empfangen durch Bertha Dudde am 6.2.1946. Christusproblem. Am Christusproblem scheitern die Menschen dieser Erde in der letzten Zeit vor dem Ende. Und das darum, weil sie selbst bar jeder Liebe sind und daher die größte Liebe nicht erkennen können und wollen. Und da die Lehre Christi völlig ihren Wünschen und ihrem Verhalten widerspricht, wird sie angefeindet als hinderlich dem Aufbauwerk, das sie fortzunehmen gedenken nach dem Zerstörungswerk, das die Naturkatastrophe vollbracht hat. In der christlichen Lehre sehen sie einen Hemmschuh für die Ausführung ihrer Pläne. Und darum sagen sie Christus den Kampf an. Völlige Unwissenheit und diabolische Gesinnung sind die Triebkräfte dieses Kampfes, durch den sie auch die wissenden Anhänger Christi ihres letzten Haltes berauben wollen, um irdischer Güter willen. Denn jegliche Verfügung widerspricht dem göttlichen Liebegebot. Es werden die Menschen in ein Denken hineingedrängt, das sie noch vollends zu Teufeln gestaltet, so sie sich nicht wehren und zu dem flüchten, der allein ihnen Hilfe gewähren kann gegen den Satan und seine Knechte auf Erden, zu Christus, der sich wieder ihm stellt zum Kampf. Christus wird nicht anerkannt, denn alles Göttliche suchen die Menschen auf Erden auszurotten. Christus aber erkennen sie weder als göttlich noch als Erlöser der Menschheit an, und darum wird er offen herabgezogen. Sein Name wird verhöhnt und verspottet und seine Anhänger in ärgster Weise bedrängt. Und nötiger denn je ist sein Bekennen der Welt gegenüber, denn er allein vermittelt den Menschen die Kraft, so sie sein Erlösungswerk anerkennen. Er allein hat die Gewalt über den Satan, und er allein kräftigt die Menschen zum Widerstand. Ohne ihn aber ist der Mensch machtlos der Gewalt des Satans preisgegeben. Ohne ihn ist er in festen Ketten, aus denen er sich nicht selbst befreien kann. Und darum wird gerade über das Christusproblem den Wahrheitsträgern besonders klar Aufschluss gegeben, auf das sie alle unterrichten können, die darüber Aufschluss begehren. Es wird den Menschen erklärt, dass nur die Liebe die Göttlichkeit des Menschen Jesu ausmacht, dass durch die Liebe ein jeder Mensch sich zu einem göttlichen Wesen, zu einem Kind Gottes, gestaltet und dass durch die Liebe jeder Mensch außergewöhnliche Fähigkeiten erreicht. Weil die Liebe an sich eine Kraft ist, die als Ausgangsstation die ewige Liebe hat und wirksam ist in jedem zur Liebe gewordenen Menschen, auf das den Menschen nun auch verständlich wird, dass sie nie und nimmer Christus und seine Lehre ablehnen dürfen. Wollen sie nicht untergehen in das Reich der Finsternis, wo Kraftlosigkeit und ewige Dunkelheit der Seelen los ist. Jeder Kampf gegen Christus als den Bringer der Liebelehre und somit den göttlichen Wegweiser zu Kraft und Licht wird darum die schwersten und schmerzvollsten Folgen nach sich ziehen, so er nicht bestanden wird, so nicht der Streiter sich auf Christi Seite stellt, wo er nie und nimmer besiegt werden kann. Und was auch gefordert wird in der letzten Zeit von den Menschen, die mit Christus gehen und für ihn und seine Lehre eintreten, werden über außergewöhnliche Kraft verfügen, allen weltlichen Anforderungen zu trotzen. Die aber ihn verleugnen, die als Knechte des Satans diesem behilflich sind, Christus und seine Lehre auszurotten, die wird das Gericht ereilen. Denn ihre teuflische Gesinnung kann kein Erbarmen finden bei Gott am Tage des Gerichtes. Die Unwissenheit entschuldigt nicht, weil jedem Menschen hinreichend Gelegenheit gegeben wird, über Christus und sein Erlösungswerk, über seine Mission und seine Liebelehre auf Erden nachzudenken und jedem Willigen es nicht schwer sein wird, Verständnis aufzubringen für ein Problem, das nur so lange ein Problem bleibt, wie der Mensch sich nicht damit befasst. Jeder, der in der Liebe lebt, weiß, welche Kraft die Liebe ist. Und er weiß auch, dass der Gottmensch Jesus nur über die außergewöhnliche Kraft verfügte, weil sein Wesen pur Liebe war. Und sollen die Menschen nicht völlig kraftlos dem Fürsten der Unterwelt verfallen, so müssen sie sich Kraft erwerben durch die Liebe. Sie müssen Jesus Christus nachfolgen. Sie müssen ihn anerkennen und seine Lehre. Sie müssen seine Gebote halten, die nur Liebe fordern. Und sie werden Sieger bleiben über alle Kräfte der Unterwelt. Denn sie streiten mit Jesus Christus, der unbesiegbar ist und bleiben wird bis in alle Ewigkeit. Amen.